zwar sind wir in die Psychiatrien eingedrungen, teilweise in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen und haben die ganzen Sachen da per Video aufgenommen, wo die Patienten teilweise mit tiermedizinischen Präparaten injiziert werden, teilweise über Monate fixiert sein mussten schon, so wie die, also der Krankheitsstand aussah. Also ich bin selbst in der Medizin. Also es war eine Katastrophe. Wir haben uns teilweise wirklich da teilweise übergeben müssen. Also ich habe nicht gedacht, ich habe es nie für möglich gehalten, dass dieses Land so in dieser Form agiert und mit Menschen umgeht. Das habe ich nie erwartet. Und dann hatte ich das Haus habe ich dann angeboten zum Verkauf, weil hier leben ging nicht, weil in der Zeit, wo ich hier war und die zwischendurch Kontrolle gemacht habe, da hatte ich ja schon die Anmeldung in Österreich. Und die Deutschland war ich ja gar nicht mehr gemeldet, deswegen hatten sie ja legal gar keine Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann, wie gesagt, doch noch einen Käufer gefunden für ganz schmales Geld. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, 80.000, Hauptsache nur weg damit. Ich sage, ich will in Deutschland nichts mehr haben. Und sind dann hier gewesen, haben das Haus leer gemacht, haben den Transport gemacht, alles rüber. Drüben in Österreich, in meinem jetzigen Haus drüben, stehen alles noch in Kartons verpackt. Das muss ich mal vorstellen, seit 2009. Und naja, dann ist das Haus in Deutschland fast leer gewesen, bis auf die letzte Fuhre. Und in der Nacht vom 9. November 2009 brannte der Rest auf restlos ab. Jetzt erzählen Sie doch mal, was bei Ihnen passiert ist. Sie hatten... Also mein Sohn wurde an der Schule wir haben immer mit schwerem Mobbing und mit schweren Körperverletzungen zu tun. Also es geht los über Schutzgeldzahlungen hier in Tepmaschen an die türkische Mitbevölkerung. Dann haben wir uns natürlich zur Wehr gesetzt, haben die Polizei immer darauf hingewiesen, man möchte da eigentlich was tun. Es kam aber nichts. Man hat natürlich immer versucht hinzustellen. Ich würde das überdramatisieren und ich soll die Kinder einfach laufen lassen. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ich sage, schwere Körperverletzung ist Körperverletzung. Ich sage, er hat also wirklich fast immer beim Arzt gelegen und er war kein Einzelfall. Also von seiner Klasse damals haben 12 Kinder Schutzgeld bezahlt an die Türken. Das war so teilweise zwischen 11 und 15 Euro in der Woche. Ansonsten hatten sie ein Messer am Hals oder eine Pistole. Dann habe ich natürlich teilweise die Schulen gewechselt. Aber es ist im ganzen Norden hier ein Albtraum. So, dass es natürlich irgendwann immer schlimmer wurde. Und dann habe ich gesagt, das erzeigt das. Dann ist er Diabetiker geworden. Mit 13. Mellitus 1, das heißt, er musste Insulin spritzen. Er ist im diabetischen, praktisch in der Unterzuckerung in der Schule noch auch noch attackiert worden. Hat dann also mit letzter Kraft noch seinen Traubenzucker aufnehmen können und hat sich dann praktisch im Klo noch eingeschlossen, weil 4 Mädchen aus einer übergeordneten Klasse auf ihn eingetreten hatten. Also das ist ein Albtraum hier. Gut, daraufhin bin ich natürlich massiv gegen die Behörden vorgegangen, habe natürlich dann natürlich alle Dinge versucht umzusetzen, über Strafverfahren bis was weiß ich. Also ich habe insgesamt 8 Ordner. Aber Sie kennen ja, wie das ist. Die wissen sich zu wehren. Dann hat man natürlich mir angehängt, ich hätte das Münchhausener Proxy-Syndrom, welches ja eigentlich nicht gibt. Und mein Sohn wäre hochgradig geistesgestört, hätte eine Persönlichkeitsspaltung und so weiter. Also man hat mir unterstellt, ich würde meinem Kind die Verletzung zugefügt haben, um besser gegen die Behörden zu agieren. Also das muss man sich schon vorstellen. Naja gut, und dann hatte ich die ersten Aufforderungen zur amtsärztlichen Untersuchung, ich sollte mich vorstellen. Und dessen habe ich widersprochen, natürlich ganz klar. Ich sage, niemand hat sich in diesem Land hier in irgendeiner Form zu begutachten. Das ist gegen die Menschenrechte, ich sage, vergessen Sie es. Daraufhin habe ich den Antrag gestellt, und zwar auf Eignung. Und das ging natürlich voll nach hinten los. Daraufhin hatte ich natürlich den ganzen Polizeiapparat auch noch gegen mich. Sei es vor Ort im Dorf oder hier in Heide von der Station. Nur dass die Beamten teilweise unter Zeugen bei uns vorbeigefahren sind, mir den Stinkefinger die Faust gezeigt haben und mittlerweile von 2 Polizisten mir gedroht haben, mein Haus würde brennen, wenn ich die Schnauze nicht halten würde. Gut. Das ist ja auch ganz lustig. 2009 im November hat mein Haus gebrannt hier in Deutschland. Mein Resthof ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Welchem Bundesland war das? Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein sogar? Ja, ein Albtraum. Also Schleswig-Holstein ist eines der größten Albträume, die wir haben. Also es ist also wirklich sowas von Inzucht hier oben. Die Richter, die Staatsanwälte, alle miteinander verwandt und verschwägert, also nur eine einzige Rumpfickerei hier. Das ist das Allerletzte. Also ich bin bis in die Staatsanwaltschaft Flensburg, Itzehoe und Kiel massiv eingedrungen. Wir haben einen Strafrichter momentan degradiert, der ist jetzt Familienrichter. Wohnt, also ich meine, gut, wir haben die Möglichkeiten, über Hacker an die privaten Adressen ranzukommen. Wir haben den auch privat besucht. Also ich habe auch gesagt, ich sage, ihr Land den Schmerz zu schwören, den wir kriegen. Und dieser Amtsrichter mittlerweile ist jetzt auch schon in 48 Fällen abgeurteilt worden wegen Rechtsbeugung intern. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Mülleimer ist immer noch im Gericht. Ich habe einige Leute, die als Rechtspfleger früher gearbeitet haben, jetzt in Ruhestand, was die mir teilweise erzählt haben. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Er sagte, selbst 80% von Männern vor Amtsgericht gehören normalerweise in den Knast. Also ich meine, wenn das eine Aussage von einem Rechtspfleger, ehemaligen Rechtspfleger ist, dann weiß man, in welcher Rechtsform wir überhaupt noch leben. Wie kamst du dem SEK-Einsatz? Der SEK-Einsatz kam, weil ich massiv natürlich gegen die Behörden vorgegangen bin. Ich habe gegen den Amtsrichter bin ich vorgegangen, ich bin gegen den Landrat vorgegangen, teilweise per Strafanzeigen oder wie auch immer. Ich habe dann über die Landesregierung in Kiel und Berlin teilweise das massiv versucht aufzudecken. Ich habe dann natürlich immer alles in Kopie zur Kenntnisnahme weitergeschickt an die Generalstaatsanwaltschaft. Dann kam natürlich die Frage, warum in Karlsruhe? Und dann habe ich ihnen das klargelegt, weil ich sage, weil der Sumpf der Korruption hier oben im Norden einfach zu extrem ist. Ich sage, und ich möchte nicht, dass meine Unterlagen dort verloren gehen. Naja, dann hatte ich natürlich den Kreisvorsitzenden hier am Hacken, den Landrat am Hacken, dann hatte ich die Polizeidienststelle am Hacken, dann sind die bei dir gefahren. Ich hatte 70 Drohungen, also Morddrohungen im Jahr. Wie kamen diese Drohungen? Per Telefon, teilweise auch per SMS, unterschiedlich. Ich habe das in der Staatsanwaltschaft übergeben, in Itzehoe. Die natürlich haben natürlich im Leeren ermittelt, wie immer, das kennen wir ja nicht anders. Und auch wo wir damals dann dieses Fernsehteam gefunden haben, die praktisch diese Reportage gebracht haben, danach war der Albtraum perfekt. Also da war das nur noch ein Spießrutenlaufen. Das heißt, Sie waren im Fernsehen und dann wurde es schlimmer? Richtig, das war im Kriminalreport, und zwar WDR ARD, und zwar Februar 2009 wurde das ausgestrahlt. Ich habe das Video immer noch auf Stick dabei. Da wurde es ganz extrem, weil die Behörden natürlich dementsprechend angegriffen wurden, auch von außen. Ich meine, war eine Riesenwelle, die da losgetreten wurde. Der Einzige, der sich praktisch als Zeuge gestellt hat, das war ein Busfahrer hier aus Büsum. Der hat auch mit in dem Film mitgewirkt und der sagt selbst, das ist das Allerletzte hier. Wirklich. Und die Behörden gucken alle weg. Wir haben also nur Drohungen bekommen. Sie beflecken unsere schöne Gegend. Ich hatte nachher auch eine Anzeige vom Amtsgericht Meldorf von wegen Staatsverhetzung. Also da habe ich auch gesagt, ich sage, die sind doch alle nicht ganz dicht da unten. Das ist richtig. Dithmarschen ist ja auch bekannt dafür. Dithmarschen, da ticken die Uhren ja alle etwas anders. Dann hatte ich eine Hilfe von einem Herrn Kühl von einer Loge der Versicherten, oben aus Klein-Wesewe. Den haben die in die Psychiatrie verfrachtet. Ich weiß nicht, wo der Mann geblieben ist. Also die Frau gibt keine Informationen mehr und der Mann ist auf einmal verschwunden. Er hat auch mehrere Androhungen bekommen und er ist weg. Und der war in einer Loge der Versicherten. Ist massiv auch gegen den Richter vorgegangen hier in Meldorf. Und beim Landgericht in Itzehoe hat die also richtig knallhart aufgefordert, sie haben auch das und das zu tun. Sie haben eh keine Befugnis, die Bundesrepublik Deutschland gibt es ja nicht. Ist ja eh kein Friedensvertrag. Es ist ja nur ein Waffenstillstand, also was soll das hier? Und dann sind die gegen die Familie vorgegangen. Also da ist auch eine Menge Magen. In der Zwischenzeit, wo das natürlich jetzt hier mit meinem Sohn da eskalierte, kam es natürlich am Morgen, das war am Februar 2009, kam es in den frühen Morgenstunden, hatte ich einen Polizeieinsatz mit 4 Einsatzfahrzeugen der Dienststelle zu Hohe und Heide vor der Tür. Teilweise haben meinen Bauernhof gestürmt, sind praktisch dann eingedrungen über den Werkstattkomplex und vorne durch den Hauseingang sind die eingedrungen in zwei Fronten und haben uns dann mit Waffengewalt niedergehalten. Ich habe dieses damals erkennen können oder sehen können, weil ich hatte eine Außenkamera, weil ich hatte ja damals schon haufenweise Ärger da oben und meine Freundin sagte, du sagst, da draußen steht die Polizei, haufenweise Leute wimmeln da rum. Und in dem Moment mein Sohn sofort ab ins Sofa und in den Kasten rein. Ich sage, komm, du versteckst dich. Ich sage, halt den ab, Mann. Ich sage, halt die Klappe. Also es war ein Trauma. Na gut. Hat man sie bedroht? Aber massiv. Ich habe einen Stiefel im Genick gehabt, seitdem habe ich HWS-Probleme, also Halswirbelprobleme. Und habe die Heckler und Koch im Genick gehabt, habe mit Kabelbinder auf dem Rücken gelegen. Meine damalige Freundin, die ist jetzt allerdings auch nicht mehr, die hatte eine Kehlkopfquetschung, ist behandelt worden auch von einem Arzt hier in Heide. Mein Sohn hatte sich unten im Bettkasten, der war so fertig, der hatte sich also wirklich eingenässt und eingekuddet. Also der war nur noch in Panik da unten drin. Den haben sie aber nicht gefunden. In dem Moment, wo die Polizei natürlich massiv immer gefragt hat, wo ist ihr Sohn? Und da war auch ein Staatsanwalt bei, soll einer gewesen sein, und zwar von der Stelle in Itzehoe. Ein hagerer, mit so dunkelhaariger, hagerer Mann war das. Hat kein Wort gesagt, hat nur die ganze Zeit still agiert dabei. Hat also nur mit Blicken und mit Handzeichen reagiert. Und also war ein Albtraum. Sie hatten eben Also gesagt, mit Sie ihm. hätten eine Pistole im Genick gehabt. Ich habe den Heckler und Koch gehabt, ja. Ein Heckler war das. Was war das genau? Die, das war die Dienstpistole von der Polizei, die ich im Genick hatte. Das war ein Scheißgefühl. Naja, auf jeden Fall sind wir dann tags darauf zum Amt gefahren, also zum Amt Heide-Land, und habe mich dann umgehend aus der Gewaltrepublik Deutschland, mit diesem Wortlaut habe ich mir abgemeldet, endgültig abgemeldet. Und seitdem bin ich in Deutschland nicht mehr gemeldet. Bin dann in der gleichen, also am gleichen Tage sind wir dann durchgefahren nach Österreich und haben dann im Februar mitten in Eis und Schnee sind wir in Österreich angekommen und haben da uns erstmal beim Gasthof erstmal einquartiert. Wir sind da mit 3 Mann angekommen. Mit nichts. Nur mit einem Leihwagen, weil mein Wagen war schon in der Fahndung. Ich hatte meinen Wagen, also ich hatte damals so einen Kia-Bus, so ein kleines Vehikel, wie man so schön sagt, habe ich damals in der Garage stehen gelassen beim Bekannten und habe dann mit einem Leihwagen von Six bin ich rübergefahren nach Österreich. Und da waren die schon wieder hinter mir her. Das ist unfassbar. Naja gut, dann sind wir in Österreich angefangen, haben da Fuß gefasst, habe ich dann, was weiß ich, in der Werkstatt habe ich dann, in einer Oldtimer-Werkstatt habe ich mich da beschäftigt, sodass ich ein bisschen Geld verdienen konnte, habe da wieder neu Fuß gefasst. Habe dann zwischenzeitlich ein altes Haus gefunden, was ich noch zum Restaurieren kaufen konnte. Das ist, habe ich gekauft drüben für 50 über die Bank. Die Banken drüben sind super, muss ich sagen. Also echt top. Aber gut. Und habe dann versucht, mein Sohn hat dann seine Schule aus dem Ende gemacht drüben. Überhaupt kein Problem. Nicht mal Mobbing an der Schule, gar nichts. Also es war schon echter Wahnsinn. Und zwar in Emmersdorf an der Donau. Das ist in der Nähe von, also kurz vor St. Pölten ist das. Niederösterreich. Gut. Dann fing das Theater aber wieder an. Der Amtsrichter hier in Meldorf, der Herr Richter Andresen, versuchte schon wieder agil zu machen, von wegen, wir hätten uns abgesetzt, wir wären geflüchtet aus Deutschland und man müsse meinem Sohn sofort wieder in Obhut nehmen. Und dann habe auch die Landrätin, die Schulrätin hier, die Frau Singh hier aus Dithmarschen mitgemacht und hat dann uns angeschrieben in Österreich, was mir denn einfallen würde, meinen Sohn in Deutschland nicht mehr zu beschulen. Ich sage, wisst ihr was, habe ich dann auch zurückgeschrieben. Ich sage, das habe ich ja auch noch alles schriftlich. Ich sage, wir sind nicht mehr Bürger dieser Drecksrepublik Deutschland. Ich sage, warum belästigen Sie uns? Ich sage, bei weiterer Belästigung wird sofort Strafantrag gestellt. Fertig. Dann war Ruhe. Denn zwischenzeitlich ist in Deutschland in meinem Haus mehrfach eingebrochen worden. Also ich hatte in dem Jahr hatte ich 12 Einbrüche. Das war ein Albtraum. Und zum Schluss waren die mit dem Vorschlaghammer durch die Glasbausteine durchmarschiert. Also ich hatte hinten im Werkstattgebäude, in dem Bauernhof, hatte ich Glasbausteine eingebaut, weil man durch die normalen Stahlfenster hätte man so reinkommen können. Also das ist ja kein Widerstand. Na gut. Die waren eingeschlagen mit dem Vorschlaghammer und dann sind die reinmarschiert, haben ihnen alles zertrümmert und zerstört. Teilweise ganz, also ganz wenig geklaut. Also das war nur ein Racheakt, sonst war das nichts. In der Zwischenzeit hatte eine Bekannte, und zwar diese Frau Kramper, berichtet, dass die Polizei bei mir vorm Haus stand und oben über den Lärmschutzwall geklettert ist. Das heißt, sie sind also in meiner Abwesenheit aus Deutschland, sind die aufs Grundstück gewesen und haben da irgendwas gesucht, keine Ahnung. Hat mich dann angerufen und dann habe ich bei der Dienststelle Heide angerufen. Ich sage, Mensch, ich sag, was sucht die bei mir auf dem Grundstück? Nö, sind wir nicht gewesen und das ist Lüge. Ich sage, ja gut, jetzt hat das und das Kennzeichen. Ich sage, wie kann das denn angehen? Naja, dann hat man aufgelegt. Gut. Dann ging es weiter, dass ich dann zwischendurch wieder nach Österreich zurück, weil ich konnte nicht, ich wollte ja auch nicht in Deutschland wieder Fuß fassen, nie wieder. Und dann hatte ich das Haus habe ich dann angeboten zum Verkauf, weil hier leben ging nicht, weil in der Zeit, wo ich hier war und die zwischendurch Kontrolle gemacht habe, da hatte ich ja schon die Anmeldung in Österreich. Und die Deutschland war ich ja gar nicht mehr gemeldet, deswegen hatten sie ja legal gar keine Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann, wie gesagt, doch noch einen Käufer gefunden für ganz schmales Geld. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, 80.000, Hauptsache nur weg damit. Ich sage, ich will in Deutschland nichts mehr haben. Und sind dann hier gewesen, haben das Haus leer gemacht, haben den Transport gemacht, alles rüber. Drüben in Österreich, in meinem da, jetzigen Haus drüben, stehen alles noch in Kartons verpackt. Das muss ich mal vorstellen, seit 2009. Und naja, dann ist das Haus in Deutschland fast leer gewesen, bis auf die letzte Fuhre. Und in der Nacht vom 9. November 2009 brannte der Resthof restlos ab. Also es war ein schlagendes Tor. Morgens um 8:30 rief mich ein Kollege an. Mensch, hast du, wie bist du da einigermaßen, bist du da einigermaßen heil rausgekommen? Ich sage, wieso, was los? Ja, sagt er, dein Hof brennt. Wie, das kann nicht angehen. Na gut, wir waren hier oben in der Münster eingeladen bei einer Freundin, die hatte noch Geburtstag gefeiert. Das war eigentlich die letzte oder die vorletzte Nacht und dann wollten wir wieder runter. Bin dann noch morgens rübergebrettert, komme da auf dem Hof an, kommt wieder die Dienststelle Heide, massive Bedrohung, dies, das, jenes. Tja, Herr Franke, wären Sie in Deutschland geblieben und uns hier nicht das Leben zur Hölle gemacht, wäre das alles nicht passiert. Und da ist mir die Schnur geplatzt, dass ich die Polizei von Heide da vom Hof gejagt habe. Dienststelle Itzehoe musste nachrücken, die hat dann neue Einsatzkräfte vorbeigeschickt. Dann hat man mir unterstellt, ich wäre ein Waffenhändler. Und dann haben sie das ganze Grundstück nach dem Brand komplett mit Sonden abge. Also wirklich, ob da irgendwas liegt oder. Also die sind sowas von bescheuert hier. War natürlich nichts. Außerdem, dass ich ihm das klar gemacht habe, dass früher der Bauernhof im Besitz, also nach dem Krieg, von den Tommies war. Und wir deswegen schon alte Munition teilweise vom AK, von dem alten hier, na, aus dem Zweiten Weltkrieg, von diesen alten Gewehren gefunden haben. Aber diese Munition haben wir teilweise immer entsorgt bei der Dienststelle. Gut, das konnte ich Gott sei Dank nachweisen. Das nächste war, wir sind zurück. Also hier in Deutschland ist alles abgebrannt. Und mein Sohn war ja noch keine 18. Gut, in der Zwischenzeit hatte der Amtsrichter in Meldorf versucht, über Amtshilfe gesucht in Österreich uns habhaft zu werden, sodass die Polizei in Österreich bei mir vom Haus stand, drüben in Österreich, und versucht hat, meinen Sohn in Obhut zu nehmen mit dem Jugendamt. Ich sage, das kann auch nicht wahr sein. Ja, Frage, wo sind Sie? Man hatte mich angerufen. Ich sage, ich bin in Deutschland. Wie in Deutschland? Wir stehen bei Ihnen in Österreich direkt vor der Tür. Ich sage, wir wollen Ihren Sohn mit hier. Wir sollen Ihren Sohn abholen. Ich sage, hier wird niemand abgeholt. Ich sage, mit welchem Hintergrund? Ja, Amtsrichter Andresen in Meldorf hat verfügt, dass wir ihn in Gewahrsam nehmen müssen und er müsste einer psychiatrischen stationären Aufenthalt zugeführt werden. Wer wäre hochgradig gefährdet? Und ich müsste mich dann auch in den nächsten Tagen vorstellen, da ich ja auch irgendwas hätte. Also da war ich fertig, da war ich echt fertig. Das ist frech. Erstmal liegt mein Haus in Trümmern. Über 20 Jahre, neu aufgebaut, alles komplett neu restauriert, das Scheißding. Also ich habe so die Schnauze voll gehabt. Und dann kann ich nicht mal mehr nach Österreich zurück. Ich habe das Haus seitdem nicht wieder betreten. Ich habe jetzt von 2009 bis heute mehrfach zwei, dreimal Leute hingeschickt, die mal zwischendurch vorbeigefahren sind, auf dem Grundstück gewesen haben, ein paar Bilder gemacht haben. Die sind sofort von der Polizei vor Ort gefragt worden, was sie da suchen. Und die haben sie sofort ausgefragt, wo ich bin. Der Amtsrichter in Meldorf, der Andresen, dem bin ich jetzt privat auf die Hütte gekommen. Wir haben rausgekriegt, wo er wohnt. Der wohnt in Bad Bramstedt. Und dann habe ich ihm das klar gemacht. Ich sage, ich will sie, wie ihm eins sagen. Ich sage, in der Zwischenzeit, wo Sie hier recht sprechen, werde ich mich mit Ihrer Frau auseinandersetzen. Und seitdem sind die hinter mir her. Das ist ganz einfach eine Sauerei, die hier abläuft. Also hier läuft nur Vetternwirtschaft. Wir haben auch vom Jugendamt einige Leute zum Feuern gebracht, weil wir denen das nachweisen konnten. Ich habe ja auch im Opferschutz deswegen einiges zu Fall gebracht. Wir haben zum Beispiel in St. Peter-Ording das Tannenblech, das Kinderheim, schließen lassen. Das haben wir geschafft, weil da ja auch schwerste Misshandlung und Missbrauch alles gewesen ist. Was ist in diesem Kinderheim gewesen? Kindesmissbrauch und Misshandlungen in übelster Form. Von wem? Teilweise von dem Personal, von den Betreibern selbst und auch von den Mitinsassen. Also ich meine, es sind da also die heftigsten Dinge am Laufen. Das geht darüber. Wir haben das ja auch im Küstenforum. Das ist praktisch das Forum hier für die Nordsee. Das Küstenforum wird allerdings ein Administrator ist ein ehemaliger Polizist im Ruhestand aus Pinneberg. Und der zensiert und löscht natürlich einige Beträge. Das ist natürlich auch schon wieder ganz schön übel. Dem sind wir aber auch schon auf die Hürde gekommen. Ich habe noch gar nichts gelöscht. Auf meiner Webseite ist noch nie was gelöscht worden. also bei dem, also ich habe da auch noch nichts von gewusst. Also Ihre Website habe ich jetzt das erste Mal gehört. Und zwar über die Frau Müller aus München. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das die ganzen Jahre durch das Internet durchgekämpft. Und ich habe von Ihnen überhaupt keine Kenntnis gehabt. Sonst hätte ich vielleicht Ihnen schon damals mitgeteilt. Weil wir haben damals immer wieder Wettstreiter gesucht und auch Menschen gesucht, die in sich in der Beziehung damit einklinken. Ich meine den Klaus-Peter Thiaden aus Wilhelmshaven, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Nein. Das ist ja auch ein Journalist, der sich massiv mit ihm auseinandergesetzt hat, der selbst mittlerweile zwei Hausdurchsuchungen hatte von der Polizei, dem man auch Kinderpornografie auf dem Rechner unterjagen wollte, um ihn mundtot zu machen. Und das ging ja in einer Tour so weiter. Jetzt mal etwas zu diesem Kinderheim. Was ist denn da passiert? In den Kinderheimen damals ist Folgendes passiert, dass die Kinder teilweise schwerste Therapien machen mussten, das heißt sogenannte Lichttherapien, die sind also in Räume eingesperrt worden, weil sie keine Dunkelheit hatten, also permanent mit Licht bestrahlt wurden. Die mussten teilweise leicht bekleidet oder nackt drin sitzen. Dann gab es diese Wassertherapien, da wurden sie mit eiskaltem Wasser übergossen, denn teilweise erkotetes und erbrochenes musste dann zwangsgegessen werden wieder. Das sind aber keine Therapien. Das ist aber von denen so hingestellt worden. Die Opfer sind mittlerweile so, dass sie sich wehren. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche umzusetzen. Ich sage, ihr müsst es raustrauen. Ich sage, es muss einfach deklariert werden. Es muss raus. Das ist ein Teil der Therapie. Sonst kommen diese Menschen aus diesem Trauma ja nie raus. Da müssen Strafanträge gestellt werden. Das heißt, dass die jeweiligen Betreffenden ihrem Recht, also da praktisch, dass man die, wie gesagt, dann auch zu dem Brand zieht. Ne? Was gab es denn noch für Misshandlungen? Natürlich. Was noch? Zu dem anderen Fall, was ich noch hatte, ganz extrem, war, ich habe eine Mutter begleitet zu einer Dienststelle hier nach Tönning. Und zwar zu einer Dienststelle der Polizei nach Tönning begleitet, eine Frau Sarah Dietermann, deren Tochter nämlich auch in einem Kinderheim in St. Peter-Ording auch missbraucht wurde. Die ist mit 9, weil ich schon zweimal vergewaltigt. Und zwar mit 3,5 habe ich sie rausgeholt aus einer Pflegefamilie in Dithmarschen. Aus Linden von einer Familie Skirat, die heute noch Kinder bekommt, das ist der Hammer, vom Jugendamt. Da ist die Kleine mit 3,5 vom Pflegevater missbraucht worden. Er hat sich also regelmäßig von der Kleinen oral befriedigen lassen. Die Kleine hat das die ganze Zeit bestätigt. Und daraufhin haben wir das Kind dann aus der Einrichtung rausgeholt. Die jeweilige Mitarbeiterin vom Jugendamt Heine, eine Frau Meisner, ist gefeuert worden. Ein Herr Lüdke damals ist in den Vorzeiten in den Ruhestand abgeschoben worden. Also es ist einiges in Bewegung geraten, aber die meisten haben mittlerweile beim Arbeitsamt angefangen, Heide. Also können Sie vergessen. Einer Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Na gut, die Kleine haben wir dann versucht, in Therapien umzusetzen, weil die war schwer traumatisiert. Ist dann übers Jugendamt allerdings der Mutter wieder entnommen worden, weil die Mutter ist selbst auch Missbrauchsopfer. Und ist dann wieder in dieses Heim gesteckt worden nach St. Peter-Ording. Und da ist die Kleine heute noch. Wir kommen auch nicht ran. Die Mutter selbst habe ich begleitet nach Tönning zur Dienststelle der Polizei, um Strafanträge zu stellen, um die ganze Sache mal ins Laufen zu bringen. In der Dienststelle ist es dann zu Übergriffen gekommen, und zwar von einem Hauptwachtmeister Hansen, der immer die ganze Zeit behauptet hätte, von wegen Männer wären nicht so schlecht und das kann ja nicht wahr sein und sie sollte sich das vielleicht überlegen, ob sie noch Anzeigen stellt gegen ihren Peiniger. Und dann habe ich ihn aufgefordert, er möchte einfach doch bitte das machen, wofür ihr bezahlt werdet. Ich sage, der Staatsanwalt entscheidet schon selbst. Ich sage, das braucht er nicht. In dem Moment steht er auf und versucht, der Frau eine runterzuhauen. Wir waren schockiert. In dem Moment habe ich natürlich gut versucht, dazwischen zu gehen. Ich sage, so läuft das hier gar nicht. Mein Sohn war auch dabei, weil ich ihn gerade von der Schule abgeholt habe. Und wir mussten erstmal wirklich, also 10 Minuten draußen erstmal warten, weil er war total wabbelig in den Beinen. Der konnte gar nicht mehr verstehen. Dieser Polizist ist dann bei der Staatsanwaltschaft auch abgeurteilt worden. Wir haben ihn angezeigt. Erst nach unterem Recht ist er abgeurteilt worden. Hat wohl einen Stern verloren, aber ist immer noch aktiv als Polizist. Das war ein Herr Hansen, Hauptwachmeister. Gut, dann habe ich die Sache natürlich dann publik gemacht, habe das natürlich kopiert, habe das dann überall angebracht, aufgeklebt und so weiter. Daraufhin hat man natürlich rausgekriegt, wo das herkam. Auch mit dem Heim in St. Peter-Ording. Das haben wir dann per Flugzettel haben wir das gemacht. Und haben das im ganzen Dorf verteilt. Sodass die Gemeindearbeiter Überstandenschichten ziehen mussten, um die ganzen Zettel wieder einzukassieren. Tja, dann hat man natürlich versucht, massiv natürlich Treibjagd auf meine Person zu machen. Weil man gemerkt hat, wo der Wind herkam. Hat man denn bei den Leuten geklingelt, um die Zettel wieder herauszuverlangen? Also bei mir selbst konnten sie nicht erscheinen, weil ich hatte ja nun schon seit 2009 habe ich ja keinen Wohnsitz mehr. Wo waren denn die Zettel? Waren das Zettel für die Briefkästen? Nee, die haben wir überall angeklebt. Bushaltestellen, ach so, Bahnhöfe, DIN A4 mit den ganzen richtig knallhart. Ja, und wie ging es dann weiter? Und dann natürlich habe ich natürlich versucht, auch die Kleine mit der Mutter zu besuchen, dieses kleine Mädchen da in dem Kinderheim, und zwar ist das Pole Poppenspäler in St. Peter-Ording. Der Peter Tjaden, der Journalist, hat auch hier, der Schriftsteller, der hat auch einen Bericht im Internet reingebracht und in dem Pole Poppenspäler, ein herzlos Kinderheim, wie das da abläuft. Er hat sich selbst damit eingebracht und war auch total erschüttert. Naja, auf jeden Fall wird dieses Heim geschützt von einem Hauptwachmeister Reimers von der Dienststelle St. Peter-Ording. Das steht unter seinem persönlichen Schutz, das hat er uns klar gemacht. Und wenn ich mich noch ein einziges Mal in der Nähe von dem Heim rumtreibe, in dem Wortlaut, würde er mich in Beugehaft nehmen. Die haben mich zweimal vor der Dienststelle, also vor dem Kinderheim Pole Poppenspäler, haben sie mich da wegeskortiert mit zwei Dienstfahrzeugen der Polizei. Bis zum Ortsschild St. Peter-Ording haben sie uns begleitet. Unter Zeugen, muss man sich mal vorstellen. Und dann lassen sie sich hier nie wieder blicken. Also es ist unfassbar. Auf öffentlichen Grund. Naja, was soll's. Das Problem ist nur, ich weiß langsam nicht mehr, wie ich meinen Kram gewuppt kriegen soll. Mein Sohn ist mittlerweile jetzt 18 geworden. Also dem können sie so jetzt nichts mehr. Das ist das einzige Positive, weil seit 2009, nach dem Brand, und Österreich konnte ich nicht zurück, habe ich auf dem alten Wohnwagen, auf dem Campingplatz, haben wir überwintert und überlebt. Weil wir hatten ja nichts. Ich konnte ja an nichts ran. Kein Geld, gar nichts. Wir hatten ja nichts. Die Versicherungen haben nicht bezahlt. Das war die DEVK. Die hat nicht bezahlt, weil wir haben bis heute noch nicht mal den ganzen Satz gekriegt. Ich habe Abschlagzahlungen gekriegt erst 2012. Also es war ein Hammer. Wir haben also wirklich überlebt im kleinen Wohnwagen. Das war ein knüppelharter Job. Naja, auf jeden Fall ist mein Sohn jetzt mittlerweile 18, wohnt jetzt momentan, hat sich jetzt selbst eine Wohnung genommen, also ihm kann sie momentan so nichts mehr. Wollen wir es hoffen. Ich habe auch gesagt, er soll sich jetzt ein bisschen bedeckt halten, weil ich mal möglich in einer, also in Deutschland ist ja alles möglich. Weil durch ein Ferngutachten ist das ja ratzfatz zu ändern, das wissen wir ja alle. Das ist ja eine gängige Praxis, was unser Staat hier betreibt. Und dadurch, dass ich aber nun selbst Psychotherapeut in der Naturheilverfahren bin und auch Mediziner im Naturheilverfahren bin, haben sie es da natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ich das momentan hinkriegen soll. Also momentan ist es so, das Haus in Österreich momentan verfällt. Ich kriege auch keine Informationen momentan. Man versucht von allen Seiten an mich ranzukommen. Ich habe momentan jetzt unter fremden Kennzeichen, also unter fremden Namen, Fahrzeuge zugelassen. Ich bin jetzt momentan mit dem Wohnmobil unterwegs und komme aber nicht mehr in Österreich an meinen Kram ran. Man versucht immer noch, auf mich zuzukommen. Ich weiß es nicht weiter, wie es da weitergehen soll. Ne? Also keiner kann mir das sagen. War denn irgendein Konflikt gewesen, bevor das Kind in der Schule erpresst wurde? Ich bin seit September letzten Jahres, seit 20 Jahren im Opferschutz aktiv, klar. Das war vorher? Ich habe natürlich haufenweise Familien geholfen. Ich habe haufenweise, was weiß ich, in den Ämtern auch mal agiert. Ich habe die Schriftsätze gemacht. Ich habe teilweise als Verfahrensbeistand vor Gericht mitgearbeitet. Ich habe den Leuten ganz knallhart in den Arsch gebissen. War das denn bevor das Kind in der Schule da erpresst wurde? Ja, das war auch schon vorher. Also hat man sie vor. Mein Sohn ist jetzt 18 und seit September letzten Jahres war ich 20 Jahre dabei. Also schon 2 Jahre vorher auf die Welt kam, war ich ja schon im Aktiven. Da war ich ja schon aktiv. Nein. Zusätzlich habe ich damals, ich habe meinen Sohn großgezogen als Alleinerziehender. Mit einem Jahr, anderthalb Jahre habe ich ihn alleine großgezogen, weil meine Frau damals keinen Nerv hatte. Habe ich mich scheiden lassen, habe das alleinige Sorgerecht übernommen und habe gesagt, gut, ich ziehe ihn alleine groß. Habe ich auch durchbekommen. Das hat mich auch gewundert, dass das Jugendamt da keinen Stress gemacht hat. Man hat mich überprüft bis zur Vergasung, aber die konnten nichts machen und dann habe ich das Sorgerecht alleine bekommen. Und habe ihn dann also, wie gesagt, bis zum Schluss auch begleitet. Aber es war ein Trauma. Es war ein echtes Trauma. Also die Schule hier in Deutschland war ein Albtraum. Wir hatten vom Drogen, Schusswaffen, wir hatten alles. Wir hatten in Büsum zum Beispiel eine Schule, da liefen die Kinder mit Schusswaffen rum, mit scharfen Waffen. Ich habe einem Schüler eine 9mm Beretta abgenommen, habe dem Rektor der Schule, der Neokor-Schule, die Knarre in die Hand gegeben. Es macht hier keiner was. St. Peter-Ording zum Beispiel ist ein größerer Drogenhandel wie in Hamburg. Das kann man sich kaum vorstellen. Was haben Sie denn alles für Dinge in der Psychiatrie aufgedeckt? Sie waren doch da irgendwie mal so In zu der Besuch. Psychiatrie sind wir reingemarschiert, weil wir diese ganzen Missstände immer mehr gemerkt haben. Wir haben natürlich immer mehr, wie soll ich sagen, Zwangsinhaftierungen hier oben, auch ganz besonders hier in Schleswig-Holstein. Hier oben momentan sind keine Belegplätze zu bekommen in der Psychiatrie, die sind voll. Die Kapazitäten sind total überlastet. Und dann habe ich natürlich überlegt, ich sage, was ist denn hier los? Dann haben wir versucht, einige Leute wiederzufinden. Auch bei einigen Kindern ist es so. Bei der Familie Kramper zum Beispiel, die Ihnen die Geschichte rübergeschickt hat, ist es ja genauso gewesen. Das sind vier Kinder, teilweise körper- und geistig behindert durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und die sind teilweise dann auch in Heime reingesteckt worden. Dann haben wir sie wiedergefunden. Zum Beispiel jetzt momentan das Problem ist, dass die Eltern zum Beispiel bis heute nicht wissen, in welchem Heim überhaupt die Kinder geblieben sind. Die sind seit Jahren jetzt mittlerweile ohne Kenntnis. Kein Lebenszeichen. Das ist ja normale gängige Praxis. Und dann haben wir natürlich immer versucht rauszubekommen, wo die Menschen geblieben sind. Wir haben Kinderheime, Psychiatrien, Krankenhäuser, alles durchgescannt und geguckt. Und sind dann natürlich auf solche Sachen auch noch aufgestoßen, zum Beispiel Wildenbruch in Hannover da unten, in solchen psychiatrischen Einrichtungen, was da wirklich los ist. Wo auch der Tjaden massiv agiert. Der ist aber seitdem richtig ruhig geworden. Nach der letzten Hausdurchsuchung da vom SEK ist er richtig ruhig geworden. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den vielleicht doch. Der kommt aus Wilhelmshaven, hatte sich aufgestellt als Bürgermeister sogar. Nein, kenne ich nicht. Komplett alles in die Hose gegangen, Aber alles. was haben Sie denn in der Psychiatrie beispielsweise alles gesehen? Also Missstände? Psychiatrie zum Beispiel war ganz extrem. Was ich jetzt hatte, war in einer Institution, dass die Patienten teilweise. Also die Injektionsstellen waren sehr ungewöhnlich. Normal Armbeuge kennen wir. Halsvenen ist auch schon relativ selten anzutreffen, aber dass den Patienten mittlerweile schon also zwischen den Zehen injiziert werden und da schon alles kaputt gestochen war. Und dass wir dann Medikamente gesehen haben, die eigentlich in der Veterinärmedizin sind. Da habe ich natürlich erstmal gestaunt und habe gesagt, hallo, was läuft hier? Und habe dann gesehen, dass sogenannte Studien gelaufen sind, um praktisch Nebenwirkungen am Menschen zu testen. Und dann habe ich gesagt, jetzt wird es gefährlich. Das Problem ist ja dabei, wir haben immer wieder Präparate gefunden von der Firma RubyMed aus Holland. Das ist ja praktisch ein Psychoanalgetikum, das praktisch teilweise auch wirklich Bewusstseinsstörungen hervorruft. Das ist ja eigentlich normalerweise ein Medikament in flüssiger Form, was der Heilpraktiker benutzt, um psychosomatische Krankheiten zu behandeln. Und diese ganzen Medikamentenreihen, die sind teilweise immer wieder, tauchen die in den Psychiatrien auf. Und damit wird injiziert. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Dann haben wir hier teilweise Kinder, also behinderte Mädchen, die auf die Liste kamen wegen Zwangssterilisation. Und das ist in Kiel und in Hamburg in zwei Kliniken ist das so. Das ist das nächste. Also man versucht hier ganz massiv im Staat zu sedieren. Also und zu sortieren. Also wir haben hier momentan Verhältnisse momentan, die sind wirklich, also Dritte Reich ist gar nichts dagegen. Und das ist einfach normal. Wir haben hier Rechtsanwälte, die sich auch in dem ganzen, in den Vormundschaften natürlich massiv stark machen. Wir haben hier einen Rechtsanwalt zum Beispiel, ein Kai Tange zum Beispiel, der auch sehr gefährlich ist mittlerweile, arbeitet ehrenamtlich als Betreuer in der Psychiatrie im WKK Heide, in dem großen Westküstenklinikum. Ist bekannt bis nach Berlin mit dem Professor Dr. Kummer von der Psychiatrie da oben vom Charité und arbeitet in über 96 Vormundschaften, hat er auch noch seine Finger drin. Ist im Lions Club und was weiß ich noch alles drin. Also dieser Mensch, der ist sehr gefährlich. Das ist Problem hier oben ist, wir haben hier drei Gutachter, also drei Psychiater, die hier permanent für die Gerichte als Gutachter arbeiten. Das ist einmal der Extreme da oben, das ist ein Herr Wagner aus Lloyd, das ist ein wirklich sehr hinterlistiges Stück Scheiße, muss ich sagen, der die Patienten auch anruft. Der ruft die wirklich an zu Hause. Sie haben gefälligst, hier sofort ihren Termin wahrzunehmen oder ich lasse sie mit der Polizei vorführen. So geht das hier oben ab. Ich habe das selbst schon mehrfach erlebt. Es ist unfassbar. Und auch dieser Herr Wagner hat dann versucht, über mich ein Gutachten anzufertigen. Das soll wohl auch irgendwo liegen, keine Ahnung. Aber zustellen können Sie mir nichts. Und ich wäre ja hochgradig gefährlich und ich müsste dann sofort in zwangspsychiatrische Institutionen und ich müsste behandelt werden und so weiter und so fort. Das ganze Programm. Wir leben in einem sehr gefährlichen Staat. Ich bin momentan hier oben im Norden Deutschlands und bin bin die ganze Zeit jetzt momentan überlegen, was ich machen kann und was ich machen sollte. Weil Österreich ist auch nicht sicher. Das ist, kann ich wohl langsam alles vergessen. Das ist ein Problem. Ich weiß nicht, in welche Richtung oder in welche Richtung überhaupt dieser Staat hier überhaupt driftet. Man weiß es langsam nicht mehr. Und auch im Opferschutz, es wird immer schwieriger. Wir haben Leute, mittlerweile fast kaum noch Leute, die mitmachen. Wir haben keine Ärzte mehr, auf die wir uns verlassen können. Also keine Kinderärzte, keine Gynäkologen, wenn wir Missbrauchsopfer oder sowas irgendwie, die allein schon Beweissicherung, das muss ja gemacht werden. Alle momentan sind ja anhängig am Jugendamt, das ist ja so. Die ganzen Kinderärzte sind alle momentan angeschlossen am Jugendamt. Das wissen Sie. Oder wussten Sie das nicht? Wusste ich nicht. Ja, es ist so. Haben Sie jetzt einen geheimen Aufenthaltsort? Ich habe momentan einen fliegenden Aufenthaltsort. Ich bin mit dem Wohnmobil unterwegs unter fremder Fahne. Aber Niederlande ist auch nicht so weit. Ist richtig, aber Niederlande ist auch nicht das, ist auch nicht, das sind auch solche Fälle. Da habe ich den Franzosen, den Olivier Carrière, habe ich da, der ja auch im Facebook massiv immer auch gegen die ganzen Staaten da agiert hat. Den haben die auch, glaube ich, über Holland haben die den Hopf genommen. Der sitzt, glaube ich, in Haft momentan in Belgien. Dem wirft man auch so einiges vor, obwohl er im Opferschutz aktiv ist. Das Problem ist ja, wir haben fast kaum noch Anwälte. Wenn ich solche Typen allein schon wie Hamburg da sehe, den Herrn von Bracken zum Beispiel, nennt sich Opferschutz- und Kinderschutzanwalt, ein Stück Scheiße vor dem Herrn. Der kassiert nur die Eltern ab. Vor Gericht taucht er teilweise gar nicht auf, dann kommt er mit einem anderen Vergleichsanwalt und was weiß ich und macht dann Deal mit dem Jugendamt. Das geht hier nicht um Kindeswohl, es geht hier nur ums Geldverdienen. Und das müssen wir uns einfach endlich mal klar werden. Deswegen, es ist ein Albtraum geworden. Ne? Das Problem ist natürlich dabei, die KVPM, die wollte natürlich jetzt auch die ganzen Videos veröffentlichen. Da soll ja demnächst noch eine DVD mehr erstellt werden. Und diese von dem letzten Video und die Reportage, die ist gedreht worden letztes Jahr in Hamburg. Da waren wir ja bei. Und jetzt, wo das raus ist, sind ja auch schon wieder massive Sachen. Also der eine Polizist, der zum Beispiel aus dem im Ruhestand ist, der auch in diesem Video ausgesagt hat, der wird mittlerweile auch schon wieder bedroht. Man hat ihn wohl anscheinend erkannt auf dem Video, keine Ahnung. Und es wird langsam gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Man muss also wirklich wieder mit Leib und Seele oder mit Leib und Leben. Das Gute ist, ich habe natürlich haufenweise Hacker, die ich an der Hand habe, die mir immer noch einige Dienste oder sehr gute Dienste leisten können, die auch in fast allen Sachen reinkommen. Und dann natürlich auch Informationen oder Sachen ändern können. Aber es ist keine Dauerlösung. Das ist das Problem. Weil ich sage mal, wir kämpfen hier momentan gegen Windmühlen. Wir können nichts erreichen. Das ist ja das Problem. Es ist ja alles momentan, wie soll man so schön sagen, es ist alles diffus. Es ist ja keine Rechtsform mehr, die wir haben hier. Das ist ja keine Demokratie. Was ist das hier? Anarchie oder was läuft das? Ich habe keine Ahnung. Das ist Drittes Reich, Stasi, Querbeet, alles. Man erkennt seine Gefahren nicht mehr oder seinen Gegner nicht mehr. Es ist alles diffus. Und das ist in Österreich fast genauso mittlerweile. Das tendiert ja auch in diese Richtung. Jetzt muss ich irgendwie in irgendeiner Form sehen, dass ich vielleicht da Leute hinschicke, die das Ding da, das Haus erstmal leer machen. Weil mein ganzer persönlicher Kram ist da drin, meine ganzen Unterlagen sind drin. Teilweise die ganzen Videos sind da auf DVD gebrannt. Und das darf natürlich nie in die falschen Hände kommen. Das Problem ist natürlich, was kann ich machen gegen diesen korrupten Amtsrichter? Außer, dass man ihn privat besucht. Andere Möglichkeiten hat man ja gar nicht. Was Wo? meinen Sie? Ja, wenn man sich woanders anmeldet, ist ein anderer Bezirk zuständig. Und da gibt es ja auch noch die Möglichkeit des Verweisungsantrags an einen neutralen Bezirk. Haben wir ja alles gemacht. Gibt es in Strafsachen. Ja. Er hat ja normalerweise gar keine Befugnis, weil in Deutschland war ich ja abgemeldet nach EU-Recht und die ganzen Sachen sind ja normalerweise aufgehoben. Das heißt, es hat ja keine Befugnis, weil Deutschland und Österreich haben ja rechtlich miteinander gar nichts zu tun. Die machen ja normalerweise gar nichts. Also regulär ist es ja nicht. Das ist ja nur ein reines Amtshilfegesuch unter kollegialer Mithilfe. Mehr war das ja nicht. Es war ja eigentlich nur eine freundschaftliche Geste, die er gefordert hat. Rechtlich gesehen hatte Deutschland überhaupt keine Befugnis. Und das ist ja das, was ich hier momentan massiv ankreide, dass der Staat natürlich hier nur auf Vetternwirtschaft arbeitet und drüben billige Helfer gefunden hat. Und deswegen hatte ich eigentlich schon gedacht, dass ich hier in Deutschland auf Staatshaftungsklage nehme, auf Schadensersatz. Und in Österreich genauso. Ja, aber haben Sie es mit den gleichen Leuten zu tun? Wie sind Sie jetzt telefonisch erreichbar? Ich bin jetzt über Handy erreichbar und per E-Mail erreichbar. Ja, welche Nummern sind denn das? Moment, die kann ich Ihnen gleich per. Nee, die habe ich nicht im Kopf. Die müsste ich Ihnen gleich nochmal per SMS rüberschießen. Per E-Mail. Dann schieße ich Ihnen die E-Mail-Adresse und meine Handynummer rüber. Ja. Dann haben Sie die Kontaktdaten von mir. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Webseite ganz unten. Ich kann das über die Handynummer, kann ich Ihnen das ja rüberschießen. Ich habe ja Ihre Handynummer. Und dann schieße ich Ihnen eine SMS rüber und schicke Ihnen Nein, meine. es muss. Ich habe ein einfaches Handy. Ich muss eine E-Mail sein. Ach so. Ja gut, mache ich das per E-Mail dann gleich nachher. Ja. Schicke ich Ihnen das rüber und ich weiß nicht, wo sind Sie zu Hause? Bielefeld. Bielefeld, das ist ja keine Entfernung. Bielefeld ist ja keine Entfernung. Wollen Sie einen Wir haben Film? querbeet, haben wir noch ein Netzwerk von Leuten, die massiv am Arbeiten sind und auch teilweise im Einsatz sind. Aber es werden immer weniger und das ist das Problem. Es herrscht nur noch Angst. Es ist also wirklich nur Angst, die hier überall herrscht. Wollen Sie denn ein Filminterview geben? Ich habe da kein Problem mit. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Also ähnlich war es bei einer Frau, die am Sonntag zu mir kommen möchte, Sonntag 12 Uhr. Was Ähnliches erlebt. Nicht ganz so schlimm, auch Polizeieinsatz mit Waffen. Dabei ging es nur um die Herausgabe von Kleinigkeiten im Wert von ungefähr 40 Euro. Da kamen 14 Leute an. Ja, ich weiß. Aber hier war das ja ganz massiv, dass man mich und mein Kind in eine psychiatrische Institution verschleppen wollte. Wir waren einfach nur den Leuten im Weg. Ja. Wir waren den Menschen einfach nur lästig. Ich hatte Hausverbot in der Polizeidienststelle in Heide hatte ich Hausverbot. Begründung? Sie gehen uns auf den Sack mit ihren ewigen Strafanzeigen. Ich habe ja permanent auch Strafanträge gestellt. Einfach, ich bin da vor erschienen. Ich sage, hier, macht was. Ich wollte die Leute nerven. Das war ja auch mein Sinn. Nicht, das hätte ich ja auch online stellen können, klar, kein Problem. Aber ich wollte ja, dass die Leute richtig massiv da endlich mal ein bisschen aufwachen, dass sie mal endlich was tun. Ich sage, das kann ja nicht sein. Drogenhandel, was weiß ich, Schutzgeldhandel. Ich habe zum Beispiel das Schutzgeld wiedergeholt von meinem Sohn. Ich bin hingegangen zu den türkischen Familien, da gab es das auf die Glocke, ganz einfach. Tja. Wie haben die sich denn geäußert? Wie bitte? Wie haben die türkischen Familien sich denn dazu geäußert? Gar nicht. Sie haben nur das gezahlt und sind seitdem verschwunden. Haben sie das denn irgendwie abgestritten oder gar nichts, schweigend hin? Nein, nein, nein. Das war alles. Die Kinder waren im Endeffekt nur ein Werkzeug der Familien. Die Kinder wurden geschickt, um das Geld zu Hause abzuliefern. So lief das. Das ist ganz normal. Normalerweise würde man doch erwarten können, dass dann da ein paar Haufen Leute mit Stöcken davor stehen, wenn sie da kommen. Nein. Die Familien haben die Kinder losgeschickt zum Geld verdienen. Ja, wenn sie das Geld zurückholen, müssten sie doch mit Gegengewalt rechnen. Aber nicht, wenn man so extrem da ist. Wir hatten ein paar Leute vom Motorradclub damit und haben dann bei den Leuten oben ganz, ganz, ganz angeklingelt und dann sind wir durchmarschiert. Was für ein Club? Das ist ein Motorradclub aus Hamburg gewesen. Ach so, also Verstärkung. Richtig. Die sahen lustig aus, die Jungs. Und dann haben wir auch gesagt, ich sage, kassiert ihr nochmal die Kinder von unseren deutschen Familien hier ab. Dann machen wir die Infokollegie, dann werde ich wieder zurückverfragt, wo ihr herkommt. Mir reicht's. Weil es ging einfach nicht mehr. Die Kinder hatten teilweise Messer, Schlagringe, Pfefferspray, alles Mögliche in der Schule. Mein Kurzer hatte damals Asthma, den haben sie das Spray andauernd leer gemacht, haben ihn das leer hingeschmissen. Verreckt, du Stück Scheiße. Das sind diese Verhältnisse, die wir hier haben. Das kann es nicht sein. 74 Verletzungen. Zwei, allein schon 48 Verletzungen in den ersten beiden in den ersten beiden Schuljahren. Was war denn mit den übrigen Klassenkameraden? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ein Mädchen musste notoperiert werden, weil ein anderer Junge praktisch während des Unterrichts einen Bleistift ihr direkt in den Unterarm gerammt hatte. Muss man sich mal vorstellen. Also die Geisteskrankheit scheint hier wirklich am Salzhalm liegen Luft zu liegen. Hier oben ist das normal. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir hier oben ja auch diesen wilden Schusswechsel hier mit einem, der hatte am frühen Morgen hat der einen Autofahrer niedergestreckt. Das war auch ein Jüngerer, ich glaube 27, 28. Der wollte wohl morgens irgendwie irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, wie die ganze Geschichte war. Auf jeden Fall hat er einen anderen Autofahrer erschossen, weil er nicht schnell genug über die Kreuzung gefahren ist. Und hat ihn dann mit vier Kugeln hingestreckt. Naja, und bei den Ermittlungen, wo sie ihn verhaftet haben, haben sie herausgekriegt, dass dieser Typ dann auch noch ein Mädchen vergewaltigt hatte, eine 15-Jährige, die man dann vor ein paar Wochen noch vorher, was weiß ich, hier im Flit gefunden hatte. Also das sind die wildesten Sachen, die hier laufen. Der Norden ist heftig. Der Norden ist heftig. Aber das mit dem Küstenforum hier oben, mit den Kinderheimen, das ist merkt, das ist sowas von daneben. Auch die Pflegefamilien hier, ein Schuss nach dem anderen. Das ist eine Katastrophe, ist das. Der Weiße Ring hat man uns damals sogar bestätigt, in der Sache damals mit der Pflegefamilie Skirat hier in Linden, dass in der Familie schon mal ein Missbrauch gewesen ist. Und dieses Missbrauchsopfer lebt immer noch da. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat der Weiße Ring sogar bestätigt. Und trotzdem passiert gar nichts. Der Weiße Ring ist jetzt von der CDU unterwandert. Da sind mehrere Leute drin. Das sind die Piepenkötter, die Justizministerin, die Bösartige aus Ganz Nordrhein-Westfalen, die vergessen. ich mehrmals schon Ring, beim ja. Hallo, die ich schon mehrmals beim Lügen gefilmt habe. Und dann auch noch der Volker Kauder von der CDU Berlin müsste es wohl sein. Die zwei Leute. Ja. Bekannt? Das habe ich, ja, Sind jetzt im das ist Vorstand bekannt. des Weißen Rings und sicherlich aus Ja. gewissem Grund. Deswegen habe ich damals schon gesagt, ich sagte, der Weiße Ring ist nur noch eine kriminelle Vereinigung geworden. Und da ist ja auch dem Peter Harry Carstensen bin ich auch mal zu nahe gekommen, weil ich immer die Missstände hier mal klar gemacht habe. Ich sage, Mensch, ich sage, du beweis endlich mal, dass du mal einen Arsch in der Hose hast. Ich sage, mach endlich mal was. Ich sage, oder sieh zu, dass du wegkommst. Ich sage, wir haben bestimmt noch ein paar Leute dazwischen, die ein bisschen was Schwieriges umsetzen können. Naja, und dann ist man uns ja auch ein bisschen nahe gekommen, weil das mochten sie ja gar nicht. Aber hier bewegt man nichts mehr in Deutschland. Das Problem ist einfach, hier wird nur noch durch Angst regiert. Das ist das Problem. Und wir haben ja nun keine freie Meinungsäußerung mehr. Wir haben ja auch keine Möglichkeiten mehr, die ganzen Sachen im Internet noch zu veröffentlichen. Es wird ja alles zensiert. Das ist ja das Problem. Das ist ja genauso, wenn Sie, was weiß ich, von Gerichtsverhandlungen oder was weiß ich sind, dann wird man sogar die Beistandschaft, die versucht man abzudrehen. Wie oft habe ich das erlebt? Wenn ich mich da als Beistand mit aufgestellt habe und da, dass man die Beanträge abgelehnt hat, dann bin ich gegen den Richter vorgegangen und was weiß ich, wegen Befangenheit habe ich versucht, das Verfahren abzuwenden. Die wollen es nicht. Die wollen im Stillen, wollen sie ihr Machwerk durchsetzen, wollen dieses Übel immer weiter verbreiten, wollen immer mehr, allein schon wenn ich das hier sehe momentan, für zwangseingewiesene Personen 270 bis 340 € am Tag werden abgerechnet. Das muss man sich mal vorstellen, das ist doch lukrativ. Ja, aber es ist noch lukrativer, wenn sie gefoltert werden, dann sind es ungefähr 1.000 am Tag. Das ist richtig, davon kenne ich ja sehr viele. Ich habe ja mit zig Familien zu tun gehabt und auch mit Menschen zu tun gehabt, die in diesen Einrichtungen gefoltert und geschlagen wurden. Das ist ja das, was wir über die ganzen Laufe der Jahre gemacht haben. Und deswegen haben wir uns auch so massiv in die Nesseln gesetzt. Und dann ist natürlich irgendwann meine eigene Familie ins Fadenkreuz gerutscht. Das ist auch bei der Familie Kramper, die aus Lahmstedt, da oben in Niedersachsen. Die sind jetzt momentan auch umgezogen. In dem Haus, das sie da haben, können sie nicht mehr leben. Sie werden von den Behörden massakriert oder vielmehr andauernd massiv bedrängt und leben momentan auf einem Campingplatz hier oben in der Nähe von der Münster. Jetzt möchte ich mal wissen, Sie sagten eben etwas über einen Richter, der 14 Mal abgeurteilt wurde intern. 42 Mal. 42 Mal sogar. Und woher Ein wissen Sie das? ehemaliger Strafrichter. Wir sind über ein paar, ja, illegale Aktionen an seine Personalakte gekommen. Und zwar ein Strafrichter Andriesen vom Amtsgericht Meldorf. Wohnhaft in Bad Bramstedt, privat. Und das war früher ein Strafrichter, der da mehrfach abgeurteilt wurde. Und jetzt noch Familienrichter spielt. Und jetzt momentan ist er noch Familienrichter. Jetzt ist er Familienrichter mit Einschränkung. Also man ist schon dabei, ihn langsam den Ast abzusägen. Aber der Typ ist gefährlich. Also der Richter ist gefährlich. Der andere ist ein Richter Oswald, kommt in gleicher Schiene. Auch über 30 Abmahnungen. Und zwar meistens wegen Rechtsbeugung. Wenn man hier intern, also so unter der Hand, die Anwälte oder die Rechtsanwälte fragt, wird das immer wieder intern bestätigt. Das sind schon viele Verhältnisse, die hier herrschen, oder? Kennen Sie einen zuverlässigen Rechtsanwalt? Ich habe gedacht, dass ich einen Rechtsanwalt in Schwabach hatte, und zwar den Johannes Hildebrand. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Kenne ich nicht. Der ist in Schwabach, ist auch Opferschutzanwalt, hat damals unsere Sache damals vor Gericht gebracht, hier oben, wo wir dieses Problem hatten. Aber jetzt in letzter Zeit weiß ich nicht mehr, ob der auch gekippt ist. Ansonsten den Saschenbrecher oder hier sind noch einige. Aber es ist nur noch eine Handvoll. Nur noch eine Handvoll. Kennen Sie den Schneider Ademensa? Nein, sagt mir gar nichts. Er hat doch zwei Urteile beim Bundesverfassungsgericht erstritten gegen die Zwangsbehandlung. Er ist ja berühmt. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Nein, wusste ich nicht. Ich bin mit dem Herrn Homburger da aus Berlin, bin ich bekannt. Mit dem polnischen Anwalt, der auch gegen die Bundesrepublik vorgegangen ist. Auf Amtshaftung und was weiß ich noch alles. Jetzt nicht mehr? Nee, ist ruhiger geworden. Keine Ahnung. Also momentan ist wirklich überall nur noch Angst. Das ist genauso bei dem Hildebrand. Es ist genauso. Der Johannes Hildebrand ist Sandhäuter und Hildebrand ist ja eine Gemeinschaft, also Sozietät in Schwabach bei Nürnberg und war eigentlich ein sehr bissiger Anwalt, der auch hier gegen den Richter massiv vorgegangen ist, aber mittlerweile so soft geworden ist. Überhaupt kein Power mehr. Und das zieht sich auch langsam alles Stück für Stück raus. Hängt damit zusammen, dass die Leute eben im Geheimen sind, arbeiten und nicht in der Öffentlichkeit. Ich bin in der Öffentlichkeit, kein Mensch bedroht mich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin im Oktober 2000 bin ich angeschossen worden in der Hand. Ich habe einen Durchschuss in der Hand gehabt, also im Handgelenk. Und zwar hier in Stellewittenwurt, Täter unbekannt. Ich habe mittlerweile so viel Morddrohungen über mich ergehen lassen müssen jetzt. Also ich muss ehrlich sagen, das Leben in der Form würde ich kein zweites Mal machen. Also nicht in diesem Land. Hätte ich das vorher gewusst, auf was ich mich einlasse, hätte ich, glaube ich, die Kurve gezogen. Sie hätten auch Filme im Internet hochladen können, Informationen verbreiten und so weiter. Ist doch wichtig. Haben wir. Wir haben alles versucht. Wir haben auch über Facebook. Facebook wurde zum Beispiel komplett gecancelt. Die haben das ganze Ding haben sie komplett alles platt gemacht. Die haben alles versucht, ob das nun über Planet.com oder wie auch immer, Knast Planet, wie die ganzen Internetseiten heißen. Überall wurden die Berichte gelöscht. Ob das jetzt von der Versicherung war, von der DEVK, da haben wir ja auch 1600 Bewertungen gemacht in der ganzen Bundesrepublik. Davon sind noch ungefähr 300 im Netz. Alles wurde gelöscht. Da macht man eine eigene Webseite. Gut, haben wir ja auch schon gemacht. Haben die auch schon versucht. Wir haben ja auch Flugtage genutzt und haben dann mal 12.000 Blatt oben rausgeschmissen. Der Rest macht der Wind. Also ich meine, wir haben ja schon extrem durchgegriffen, aber das Problem ist einfach nur, der Staat mag es nicht, wenn man seine Machenschaften deklariert. Das mag er gar nicht. Aber jetzt erst in den letzten Jahren, wo ich die Möglichkeit habe, weil ich ja im Untergrund bin und rauskriege, wo die Leute privat wohnen, jetzt merken sie, dass sie Angst haben müssen. Ich habe auch gesagt, ihr habt mir mein Leben zerstört, ich zerstöre euers. Tja, dumm gelaufen. Sie haben ja mitgekriegt, Anonymous kennen Sie ja, die Gruppe. Zum Teil, ja. Wie sie die ganzen privaten, internen Daten der Polizei veröffentlicht haben in Österreich. So kann es gehen. Man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Also im Endeffekt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen und ich muss ehrlich sagen, Geld verdienen ist nun keine Kunst. Was haben Sie denn gemacht? Also ich habe Metallberufe gelernt, zwei, und bin dann in die Medizin gegangen. Da bin ich jetzt seit über 20 Jahren. In der chinesischen Alternativmedizin, also querbeet. Und so habe ich immer eine Möglichkeit, mich über Wasser zu halten. Wie sagt man so schön, ich praktiziere wie so ein Wanderzirkus. Aber ich habe eine gute Erfahrungsserie und das ist wichtig. Vorher haben Sie mit Metall gearbeitet? Ganz früh habe ich Metallberufe gelernt, ja. Das ist richtig. Und was genau hindert Sie heute, sich bei der Stadt anzumelden irgendwo? Ich werde mich nie wieder in dem Staat Deutschland anmelden, nie wieder. Und Österreich ist für Sie auch schon mal zu gefährlich? Ich weiß es nicht. Also ich komme momentan nicht an mein Haus in Österreich ran. Ich habe keine Informationen. Ich weiß nur, dass da irgendwas im Argen ist. Das nächste ist, ich musste meinen Reisepass verlängern, der war abgelaufen. Ich habe in Deutschland hier normal intern nicht verlängert. Sie haben mir mein Recht verweigert. Ich bin deutscher Staatsbürger. Trotzdem haben sie mir verweigert, den Pass zu verlängern oder einen neuen auszustellen. Jetzt möchte ich mal wissen, wie viele Personen kennen Sie, die Ihnen helfen? Wie viele Personen, die mir helfen? Ja. Die Sie anrufen können, die Ihnen helfen. Papierangelegenheiten, Telefonate, Bürosachen oder Behördensachen, all solche Sachen. Also Freunde und Bekannte, die ich noch habe, kommen vielleicht, wenn ich hochkomme, auf 20. Der Rest ist alles weg. Ja, was machen die 20? Die sind natürlich massiv dabei. Da sind natürlich die Hälfte davon sind Hacker, die momentan sämtliche Informationen uns liefern, die wir brauchen. Und auch überall in die Institutionen reinkommen. Ob das nun das Medinet im Krankenhaus ist oder was weiß ich, das spielt keine Rolle mehr. Die kommen überall rein. Und der Rest ist noch eine Handvoll von anderen Leuten von Organisationen, die in dem ähnlichen Metier arbeiten. Aber der Kreis wird immer kleiner. Der Kreis wird immer kleiner. Immer mehr halten sich raus, klicken sich raus, weil sie Angst haben um ihre private, um ihre Familien. Auch Medizinkollegen, ob das nun Kinderärzte sind oder eine Gynäkologin, die ich sehr gut kannte, auch die haben sich rausgezogen. Weil man ihnen ganz knallhart gesagt hatte, halten Sie sich von dem Herrn fern. Das könnte zu Ihrem persönlichen Nachteil entscheiden. Also es ist schon ziemlich heftig, was hier abgeht. Aber wir werden das Ruder in Deutschland nicht mehr rumreißen. Dieses Land geht vor die Hunde. Und darüber braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Das Problem ist einfach noch, wie viele Menschen werden hier noch in den ganzen Institutionen verschlissen. Das ist das Problem. Weil wir haben hier wirklich die wildesten Vorstellungen. Ich bin jetzt momentan gerade in so einer Einrichtung Klappschau hier oben bei Schleswig hingegangen. Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung, Zwangsernährung ist an der Tagesordnung. Die Betreffenden werden festgehalten. Da wird mit dem Trichter Nahrung praktisch mit Gewalt zugeführt. Was für eine Einrichtung ist das? Das ist eine ehemalige Irrenanstalt, die momentan als Heim fungiert. Klappschau ist auch im Internet bei Google zu finden. Das ist eine ehemalige Irrenanstalt, wo auch mittlerweile eine von den Töchtern von der Firma Kramper hier aus Niedersachsen haben wir da auch gefunden. Sie darf die Große zwar besuchen, aber sie darf kein Millimeter, also das ganze Grundstück verlassen. Sie sind auch immer die ganze Zeit unter Beobachtung. Also es ist, weil man Angst hat, man würde die Kinder entführen. Und das ist schon ziemlich heftig, weil wir haben ja schon einige Kinder ihren Eltern wieder zugeführt und diese Eltern dann komplett die ganzen Familien außer Landes gebracht. Also das mache ich nun ja auch schon lange. Es gibt aber einen Ort, wo Eltern eine Einrichtung eröffnet haben, wo man als Flüchtling sich aufhalten kann. Das ist in Malta. Kann Ihnen da die Kontaktdaten geben? Das wäre super, weil bis jetzt habe ich das so gemacht, dass ich dann haufenweise Campingplätze hatte unter fremder Fahne und dass ich die betreffenden Familien dann da erstmal zur Ruhe kriegte und dann genau die Möglichkeiten planen und organisieren konnte, um einen vernünftigen Übergang in andere Länder zu gewährleisten. Da ist auch ein Rechtsanwalt, der dafür tätig ist. Ja, ich weiß. Was heißt, ich weiß, ich habe ja noch gar nicht gesagt, wer das ist. Nein, in meinem Fall hatte ich damals den Hildebrand und auch noch einen anderen. Ja, ich spreche ja von der Sache in Malta. Okay, und das ist ein deutscher Anwalt? Deutschsprachig. Okay. Also wir haben solche Fälle auch schon einmal gehabt, ganz extrem, dass eine Familie, da sind sie bis über 7 Länder sind die Deutschen denen nachgegangen. Können Sie jetzt was mitschreiben? Ansonsten schicke ich Ihnen das per Antwort auf Ihre E-Mail-Adresse. Das würde ich sagen, ist besser. Ja. Dann machen wir das so, dann schicke ich Ihnen das nachher noch meine Kontaktdaten rüber. Ja. Wie gesagt, wenn da irgendwie nochmal eine Möglichkeit, vielleicht haben Sie ja auch eine Möglichkeit dass man die Frau Kramper auch mitnimmt. Das sind ja auch momentan Vertriebene. Ich versuche die Familie. Die Einrichtung ist ja für flüchtende Eltern. Okay. Speziell ich versuche momentan die Familie rauszubekommen aus Deutschland. Ja, das ist da dort. Ist das, was ich jetzt noch als letztes wollte. Und zwar sind wir jetzt gerade dabei, es rauszubekommen. Also wir haben die 3 Kinder gefunden, wo sie sind. Die sind verstreut in 2 Bundesstaaten, also in 2 Bundesländern hier. Und wollen jetzt sehen, dass die Eltern jetzt komplett mit den Kindern jetzt in ein Nicht-EU-Land rauskommen. Und dann sehe ich zu, dass ich mich auch absetze. Weil ich glaube, das auch nach 20 Jahren jetzt reicht. Ja, gehen Sie nach Malta und dort finden Sie bestimmt was. Das kann man also... Sie meinen auch, den kann ich von da aus weitermachen. Ja, sicher. Es werden auch dort Mitarbeiter gesucht. Kann man eigentlich so sagen, ne? Ich habe da kein Problem mit. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nach Afrika runtergehe und als Entwicklungshelfer da unten weitermache. Sie müssten eigentlich mehr eine, würde ich sagen, journalistische Arbeit, so wie ich, machen. Denn die Verbreitung zählt, nicht der Eigennutzen, sondern der Allgemeinnutzen. Sie haben ja meine Webseite daher auch gefunden. Aber Sie haben das ja selbst. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie das jetzt schon machen. 2006. Gut. Und die Webseite Dann gibt's, diesen wissen Sie Aufruf ja, mit der Webseite Kriminalstadt gibt es ungefähr 2 Jahre. aber dann wissen Sie, dass das an die Substanz geht. Bei mir nicht. Also bei mir schon. Ich habe jetzt nach den 20 Jahren, also ich habe teilweise, wenn ich also wirklich Albträume, weil ich von diesen ganzen Geschichten, ich habe, wir haben teilweise also auch in Hannover da aus der Psychiatrie, haben wir 2 Patienten mitgenommen. Glauben Sie, waren ja nicht, dass da in irgendeiner Form vom Staat irgendwas zu hören und zu sehen war. Gar nichts. Da wurden keine Fahndung eingeleitet, gar nichts. Alles nur intern. Man deckt das. Also die eine Person, die haben wir da rausgeholt, die war 22, 23 Jahre alt, weiblich, lebt jetzt im Nord, also oben in Skandinavien. War über 7 Monate fixiert. Über 7 Monate, also das, was wir hier praktisch so rausermitteln konnten. War das ununterbrochen? Ununterbrochen. Ja, und wo ist die Frau jetzt? Mit der möchte ich mal sprechen, denn das ist ja, Das können Sie machen. ich wusste bisher von Fällen von 3 Monaten und von 4 Monaten. Also das waren, die Knochen waren zu sehen an der Seite, das war also richtig, da waren also Löcher schon, Fraßlöcher an den Fest, also an den Gelenken. Und wo war das gemacht worden? Kurz vor Hannover. Wie heißt die Einrichtung? Das ist eine Einrichtung, das ist hier Wildenbruch. Wie heißt die meine? Da wo auch der Thiaden drin ermittelt hat. Der Klaus-Peter Thiaden wäre, glaube ich, eine interessante Ansprechperson für Sie. Ja, und diese Person, die Person, die so lange gefesselt wurde, ist die noch erreichbar? Die ist momentan, ist die in Sicherheit. Die wird, wenn alles klappt, die ist momentan in Behandlung. Ja, telefonisch meine ich, telefonisch erreichbar. Nee, nein, nein, nein. Die hat schwere Sprachfehler, also Sprachstörungen, kann also teilweise nur teilweise durch Gebärden, also die ist sowas von traumatisiert. Wodurch? Nur ein Extremfall, Medikamentenmissbrauch. Also Menschenversuch. Analysen, wir haben Haaranalysen machen lassen. Sie wissen ja, 10 Jahre rückdatiert, können Sie da ja alles rausweisen. Und das war also wirklich nicht normal. Die ist so vollgejagt worden. Warum ist sie denn da hineingekommen? Wissen wir nicht, wissen wir nicht. Wir haben die ganze Entstehungsgeschichte. Wir haben nicht mal Verwandtschaft gefunden. Wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Wir haben dann versucht, über die Hacker versucht, da Informationen zu bekommen. Wir sind da ins Netz reingekommen. Vom Mediennetz haben wir auch die ganzen Sachen. Da können wir also jederzeit rein. Nichts. Das sind interne Studien, die da laufen. Keine Ahnung. Entweder sind das Personen, die keine Verwandten mehr haben, sodass man da ganz gemütlich seine Studien betreiben kann. Also Mengele war gar nichts dagegen. Das war ein Albtraum. Das war wirklich ein Albtraum. Die hatte Einstichstellen zwischen den Zehen. Da wurde injiziert, weil man schon sonst kaum noch Platz hatte. Das war nicht normal. Die hatte Adern, wie zum Beispiel ein Dialysepatient nach 5, 6 Jahren. So sah die Person aus. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das ist irre. Weit aufgerissene Augen, starre Pupillen. Also das ist ein Albtraum. Ich habe nicht gewusst, dass diese Menschen oder diese Ärzte und Psychologen und Psychiater so weit gehen würden, mit den Menschen umzugehen. Ja, schlimm. Früher war es ja noch schlimmer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist ja das Problem. Das Problem ist ja natürlich dabei, Sie wissen ja, wie es heutzutage ist. Sie können ratzfatz auf offener Straße kassiert werden. Ich habe das mit einem Kollegen gehabt in Berlin. Den haben die aus der Wohnung geholt, mit der Polizei. Seine Freundin und ihr Kind auch. Die Wohnung ist danach geräumt worden. Keiner weiß, wo es geblieben ist. Er ist verschwunden bis heute. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Das ist Standard. Deswegen sage ich ja, in der heutigen Zeit ist es sehr gefährlich. Deswegen machen wir auch Kontrollanrufe untereinander. Und wenn einer von uns in irgendeiner Form verschwindet, dann wird danach recherchiert. Die Schweiz macht ja auch nicht mehr viel. Das ist ja das nächste Problem. Früher haben wir noch eine Möglichkeit, dass wir über die Schweiz uns abgesichert haben, über Anwälte und Organisationen. Sogenannte Schutzausweise und so weiter. Das ist ja alles nichts mehr wert. Das ist ja das Problem. Wir haben ja nur noch Korruption. Das ist ja sowas von infiltriert, dieser Staat hier, dieses ganze Geflecht. Das wird ja immer schlimmer. Und wir können nichts dagegen tun. Was nützt das? Ich habe haufenweise, ich habe über 600 Schutzausweise von den Patienten. oder von Menschen, die sich absichern wollen, in Kopie, falls irgendwas ist. Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Also ich meine, Kuba ist gar nichts dagegen. Das sind doch keine normalen Verhältnisse mehr. Bei dem Tian war es ja genauso. Ihn haben sie dann auch mundtot versucht zu bekommen. Dann haben sie ihn mit Kinderpornografie auf dem Rechner raufgezogen, nach dem Motto, haben sie ihn das unterstellt und all so ein Scheiß. In irgendeiner Form versucht man doch die Menschen immer zu diffamieren hier. Den sollten sie sich mal in Verbindung nehmen, den Klaus-Peter. Vielleicht ist er noch so weit, dass er noch einige Aussagen macht. Er ist ja selbst Schriftsteller und Journalist. War ganz massiv in der ganzen Sache drin und wird jetzt auch langsam immer ruhiger. Er hat also wirklich selbst auch Angst um seine private Welt. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank und deswegen kann er nicht so das machen, was er möchte. Den Johannes Schumacher kennen Sie ja bestimmt auch, ne? Ja, sicher. Tja. Das ist so das Netzwerk, was man auch alles kennt. Ich weiß es nicht. Also momentan ist es so, so wie ich jetzt momentan hier agiere, kann ich es nicht mehr lange. Also ich meine, wenn man es so nimmt, ich bin in Deutschland ausgebrannt. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 53. 53. Langsam fragt man sich, ob man nicht langsam zu alt wird für so einen Scheiß. Ja, genau umgekehrt. Ja, ich weiß. Aber das Ding ist dabei, ich habe nichts mehr zu verlieren. Meine Familie ist zerstört, mein Haus ist zerstört, meine Heimat habe ich nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Mein Sohn lebt momentan in Hamburg. Ich habe gesagt, er soll sich nicht wieder in Deutschland anmelden. Er hat es leider getan. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Keine Ahnung. Es ist nichts geblieben. Es ist nichts geblieben. Und wenn ich das dann sehe, wie viele Familien man hier zerstört, wie viele Leute bedroht werden, in welcher Form man auf die Menschen eingeht, dass Menschen in Polizeistationen geschlagen, geprügelt, gequält werden, dass die Polizisten selbst genau anatomisch wissen, wo es keine Hämatome gibt, wo sie hinschlagen müssen. Solche Fälle sind mir ja auch mehrfach bekannt. Ich bin selbst in der Dienststelle Heide zweimal misshandelt worden. Von 3 Polizisten. Tja, das ist Deutschland. Können Sie sich natürlich das vorstellen. Momentan habe ich Glück gehabt, ich habe meinen Personalausweis, also meinen Reisepass wieder verlängert in den neuen Bundesländern. Da habe ich dann einfach einen Antrag gestellt, habe da eine Wohnung kurz gehabt, habe mich da ganz kurz angemeldet, dann gleich wieder abgemeldet und habe auf diese Art wieder meinen Reisepass gekriegt, sodass ich wenigstens eine Möglichkeit habe zu reisen. Und unsere Freunde löschen immer wieder die ganzen Daten aus dem Netz, sodass ich da wenigstens bei Kontrollen keine Angst haben muss. Aber es ist keine Basis. Man fingiert und versucht, die Menschen so natürlich zu lenken. Wir können aber das Ganze auch zu Geld machen. Denn wenn Sie da Kontakte haben und Dienstleistungen dieser Art möglich sind, gibt es Leute, die würden da schon einen Betrag für bezahlen, dass man mal herausfindet, was da für irgendwelche Daten vorhanden sind. Also das ist kein Problem. Die Möglichkeit kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Also wir kommen an alle ran. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt fast 80% der Privatanschriften allein schon von den ganzen Staatsanwälten, Richtern, ja, Rechtsanwälten. Die suche ich auch zum Großteil. Ich habe einige ermittelt, aber ich habe nicht alle. Also wir kriegen sie alle. Die kriegen sie alle. Das ist gut. Dann müssen wir mal in Kontakt bleiben. Wollen Sie dann am Sonntag mal kommen? Ich muss sehen, ob ich das hinkriege, weil Sonntag ist relativ kurzfristig, weil ich bin hier jetzt momentan oben oberhalb von Hamburg. Ja. Ich habe hier momentan noch 2 Familien, die massiv Probleme haben. Bei der einen ist es so weit, dass die Frau mittlerweile mehrfach versucht hat, sich umzubringen, weil ihre Tochter auch im Heim ist. Die Frau Kramper zum Beispiel, hatte ich gedacht, dass man die vielleicht mal mitnimmt zum Gesprächstermin, wenn wir uns mal treffen. Die habe ich jetzt untergebracht auf dem Campingplatz. Die wohnen jetzt in einem Wohnwagen und haben da jetzt erstmal ihre Ruhe. Ist zwar natürlich keine Möglichkeit so, aber die versuchen auch, die Frau in die Begutachtung zu drängen. Ihr Mann ist momentan auch schon, naja, hat so einige Herzprobleme. Also, wenn er das hier, wird er das wohl auch nicht mehr lange machen. Und deswegen habe ich gesagt, ihr müsst hier raus. 4 Kinder sind weg. Wir haben jetzt rausgekriegt, wo sie sind. Sie haben von behördlicher Seite aus keine Information bekommen, wo die Kinder sind, kein Lebenszeichen bekommen und das schon über längere Zeit, also über Jahre. Das ist unfassbar. Ein ganz normaler Zustand. Aber man muss immer, das Problem ist ja immer dabei, wenn man in solchen Fällen agiert und die Kinder sind verstreut auf mehrere Heime, dann muss man natürlich mehrere Leute haben, um dann auf einen Schlag zuzugreifen. Und das wird immer schwieriger. Keiner will sich mehr die Finger verbrennen. Das haben wir damals auch gehabt mit der kleinen Marie-Sophie Dietermann, die in dem Kinderheim hier in dem Pflegeheim missbraucht wurde und dann in dem Kinderheim Poli Poppenspieler nochmal vergewaltigt wurde. Da war sie 7,5. Dann ist dieses kleine Mädchen verschwunden. Dann war ich gerade in Österreich, dann stand die Polizei, also das Bundesheer, bei mir vor der Tür. Hat dann das Haus durchsucht. Ich hätte praktisch das kleine Mädchen entführt. Und ja, aber das war ich in dem Moment nicht. Das hat nämlich die Oma der Kleinen gemacht, die mittlerweile aber auch verstorben ist. Und die haben dann in Hessen 3 Monate in der Versenkung in so einer kleinen Wohnung gelebt. Mit dem kleinen Mädchen zusammen. Dann hat allerdings die Oma den Druck der Behörden nicht mehr standgehalten und hat dann den Kopf verloren und hat sich dann bei der Polizei gestellt. Und seitdem ist das kleine Mädchen hier oben wieder in St. Peter-Ording wieder im Heim. Unter strengster Überwachung. Kommt nicht raus. Sie wird fremdbeschult. In den Schulen ist sie auch nicht mehr geführt. Tja, so ist es. So agiert dieses Land. Also es sind Geschichten normalerweise, da kann man also wochenlang dokumentieren. Ist schon heftig. Wir müssen einfach mal mit einigen Eltern mal Kontakt kriegen, damit die Geschichten mal, wie gesagt, einfach mal erfasst werden. Man kann das teilweise gar nicht glauben. Das geht gar nicht. Das Schlimme ist ja dabei, die meisten sind ja so schnell entmündigt hier, da können sie gar nichts mehr gegen machen. Also ich habe jetzt momentan hier oben allein schon 12 momentan auf der Liste, wo ich noch versuchen muss, diese Menschen aus den Psychiatrien rauszubekommen, die auch eingewiesen wurden durch amtsärztliche Gutachten, fingierte Gutachten. Die meisten davon sind nicht mal vorstellig gewesen, das heißt, der Gutachter hat sie nicht mal in Augenschein genommen, sogenannte Ferngutachten. Und dann mit Zuhilfenahme der Dienststellen der Polizei sind die Leute in Obhut genommen worden. Tja, man muss aufpassen. Man weiß nie genau, wer ihn auf offener Straße anspricht. Und man weiß nie genau, ob man dann den Abend noch in seinem eigenen vier Wänden erleben darf. Aber das haben sie auch in ihrer Website einige Geschichten, die das spiegeln, was wir erleben. Wie kommen Sie selbst damit klar, mit dieser Erkenntnis? Nicht gerade einfach, ne? Doch, ganz einfach. Aber wie kann man das verstehen? Was ist in diesen Menschen, dieser Behördenkacker hier, was geht da vor? Ist das hier ein großes Machwerk? Ist es eine riesengroße Organisation, die hier agiert? Das ist doch kein normale, das ist doch keine Verselbstständigung des Staates mehr. Eigendynamik. Es breitet sich aus und der Bürger ist einfach zu schwach in der Großzahl. Ja, das ist richtig. Dumm und schwach. Ja, Richtig. und es ist ähnlich wie in der Natur, das schwankt. Mal die einen, mal die anderen, mal die Bösen, mal wieder die anderen. Man muss zusehen, dass man da die Überhand kriegt und dass man sich selbstständig macht, das kommt ja auch langsam. Es ist ja in den letzten 100 Jahren fast alles schlimmer gewesen. Denken Sie einfach an Tierprozesse, Echsenverbrennungen, an Hitler und die Königreiche, was es alles gegeben hat. Und seit Kriegsende ist es ja ähnlich geblieben, aber es wird langsam besser. Und wenn man jetzt lange forscht, findet man solche Fälle wieder. Aber das vergeht mit der Zeit. Man muss sich überlegen, dass es in den nächsten 20 oder 50 Jahren wieder sich weitaus ändern wird. Haben Sie Nicht. das eigentlich mitbekommen in Wien da, zum Beispiel mit dem Wilhelminenberg Nein, im was ist Heim? das? Nein. Das ist ja jetzt passiert erst in den letzten Jahren, ist das ja erst richtig massiv aufgedeckt worden. Und zwar hat man da, auf Deutsch gesagt, Bordell eingerichtet in dem Heim. Das heißt, die Mädchen und die Jungen teilweise wurden ausgesucht von Behörden, also von Beamten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, wohlsituierte Geschäftsleute. Und wurden in einem speziellen Raum in diesem Heim, wurden sie missbraucht. Ähnlich wie im Franz-Sales-Haus. Ja, genau. Und das ist in Wien gewesen. Da bin ich auch mit drin. Hab dann einen Journalisten in Wiener Neustadt, den Peter Pilz, der ist da auch sehr aktiv und versucht das natürlich zu offerieren, also zu verbreiten, entweder teilweise über den Kurier oder über die Krone. Und mittlerweile ist da auch eine sogenannte Untersuchungskommission, die den ganzen Fall untersucht. Aber das Problem ist, allein schon von der Kommission sind zwei Kunden, die da selbst ihre Finger drin haben. Also das ist auch wieder alles Vetternwirtschaft, kannst du vergessen. Kann natürlich sein, dass ich deswegen natürlich jetzt in Österreich da natürlich auch jetzt Feuer von vorne kriege, weil ich da natürlich jetzt auch noch meine Finger drin habe. Ja, muss man eine Rundsendung machen. Ich habe 3000 E-Mail-Adressen und dann kann man das verbreiten. Das ist eine super Sache, ja. Es gibt noch Ich habe das andere die ganze Zeit Möglichkeiten. immer vom Wohnwagen aus geregelt. Es gibt noch andere Möglichkeiten über Presseverteiler, ganz groß. Das haben wir auch versucht. Und das wurde aber immer schwieriger. Auch teilweise bei den Hackern war das so, weil der Staat hat immer wieder versucht, natürlich ranzukommen. Obwohl die natürlich softwaremäßig super drauf sind. Also ich meine, wir haben innerhalb von einer Nacht kriegen wir die Server von großen Institutionen, kriegen wir die platt gemacht. Dann bricht das ganze System zusammen, also das kriegen die hin. Aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist das Problem. Ja, aber es Und tut sich ja mittlerweile ist es etwas. so, dass meine Versicherung ja auch noch nicht bezahlt hat. Die haben ja, wenn Sie überlegen, ich habe das fast 2 Jahre wirklich vom Hand in den Mund mit meinem Sohn wirklich in der Versenkung leben müssen. Bis er endlich 18 wurde. Das ist ja das Katastrophale. Das Jugendamt, Amtsgericht und wie auch immer, die ganzen Sachen, die waren ja alle hin und her. Haben Sie sich mal die Webseite kriminalstaat.de durchgelesen? Nein, nicht ganz. Die Zeit habe ich noch nicht gehabt. Ich habe es nur überflogen bis jetzt. Also die Zeit hatte ich bisher noch nicht. Deswegen habe ich jetzt erst, ich habe gerade erst vor 2 Wochen die Adresse von ihm bekommen. Also ich hatte vorher keine Kenntnis davon. Und kann ich also in den nächsten Tagen nachholen, das ist kein Problem. Ich bin jetzt momentan jetzt zwischenzeitlich hier oben bei meinem Grundstück gewesen, habe das Haus zusammengeschoben. Das ganze Grundstück wird total zerhämmert und zerfetzt. Das Haus ist schon aus dem Bebauungsplan rausgenommen worden, obwohl es versicherungstechnisch noch gar nicht abgewickelt wurde. Also hier laufen so viele Sachen. Dann warte ich auf Ihre E-Mail und ich melde mich dann wieder. Super. Ansonsten, wie gesagt, machen wir mal einen Termin. Zur Not kann ich die eine Familie mit hochnehmen. Ja. Die sind in Niedersachsen. Ja. Weil solange die noch in Deutschland sind, können sie gerne mal eine Aussage machen, kein Problem. Ich Und ich meine, bin was soll's. am besten immer abends erreichbar. Ja. Bis Mitternacht. Die Frau Kramper hat Ihnen, glaube ich, das per E-Mail auch zugeschickt, die Geschichte. Ich habe gesagt, sie soll die ganze Geschichte mal komplett aufschreiben. Und dann soll sie das mal einigen zuschicken. Erstens ist es für sie eine Verarbeitung. Und zweitens hat man natürlich auch mal eine Zusammenfassung der ganzen Geschehnisse. Ich weiß nicht, ob Ihnen das per E-Mail jetzt in den letzten Tagen zugegangen ist. Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie hat ihm das zugeschickt. Muss ich gucken. Und mit denen stehe ich, wie gesagt, im persönlichen Kontakt. Und wenn alles klappt, wollen wir sehen, dass wir im Mai spätestens die Familie außer Landes kriegen, komplett. Ja, gut, dann machen wir erstmal Schluss. Ich muss noch was zu essen besorgen. Super, alles klar. Ja, auf Wiederhören. Gut, ich wünsche Ihnen was. Danke. Servus.